Erster Zedekia war 21 Jahre alt, als er König wurde. Er regierte 11 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Hamutal. Sie war die Tochter von Jeremias aus Libna. Zweiter, er tat Dinge, die Gott nicht gefielen. Er war wie Joachim. Dritter, Gott war zornig. Darum passierte Jerusalem und Juda Schlimmes. Gott schickte sie weg. Zedekia wurde untreu zum König von Babel. Vierter, im 9. Jahr seiner Herrschaft, im 10. Monat, am 10. Tag, kam Nebukadrezar. Er war der König von Babel. Er kam mit seinem ganzen Heer nach Jerusalem. Sie belagerten die Stadt und bauten eine Mauer darum. Fünfter, die Stadt war belagert bis zum 11. Jahr von König Zedekia. Sechster, im 4. Monat, am 9. Tag, gab es großen Hunger in der Stadt. Die Menschen im Land hatten nichts mehr zu essen. Siebter, dann machten sie ein Loch in die Stadtmauer. Der König und alle Soldaten wollten fliehen. Sie verließen die Stadt nachts durch ein Tor. Das Tor war zwischen zwei Mauern, beim Königsgarten. Die Chaldäer waren aber um die Stadt. Sie gingen in Richtung Araba. Achter, aber die Soldaten der Chaldäer jagten dem König hinterher. Sie fanden Zedekia in der Wüste bei Jericho. Alle seine Soldaten hatten ihn verlassen und waren weggelaufen. Neunter, sie nahmen den König fest. Sie brachten ihn zum König von Babel nach Ribla. Das war in der Gegend Hamat. Dort sprach der König sein Urteil über ihn. Zehnter, der König von Babel ließ Zedekias Söhne vor seinen Augen töten. Er ließ auch alle wichtigen Männer von Juda in Ribla töten. Elfter, Zedekia machte er blind und legte ihn in Ketten. Danach brachte der König von Babel ihn nach Babel. Er blieb dort im Gefängnis bis zu seinem Tod. Zwölfter, im 5. Monat, am 10. Tag, kam Nebusa-Adan nach Jerusalem. Das war im 19. Jahr von König Nebukadrezar. Nebusa-Adan war der Chef der Wachen des Königs von Babel. 13. Er verbrannte den Tempel Gottes und den Palast des Königs. Er verbrannte alle Häuser in Jerusalem. Er verbrannte auch jedes Haus von wichtigen Leuten. 14. Die Soldaten der Chaldäer rissen alle Mauern um Jerusalem nieder. Diese Soldaten waren bei dem Chef der Wachen. 15. Nebusa-Adan, der Chef der Wachen, brachte viele Menschen nach Babel. Er brachte die Menschen, die in der Stadt geblieben waren. Er brachte auch die Leute, die zum König von Babel gegangen waren. Und er brachte den Rest der Handwerker. 16. Aber Nebusa-Adan, der Chef der Wachen, ließ einige arme Leute im Land zurück. Sie sollten als Winzer und Bauern arbeiten. 17. Die Chaldäer zerbrachen die Bronzesäulen im Tempel Gottes. Sie nahmen das ganze Erz von den Säulen mit nach Babel. 18. Sie nahmen auch die Töpfe, Schaufeln, Messer und Schalen weg. Sie nahmen alle Bronzegeräte weg, die man für den Dienst benutzte. 19. Der Chef der Wachen nahm auch die Becken, Pfannen und Schalen weg. Er nahm die Töpfe, Leuchter, Schalen und Becher weg. Das war alles aus Gold und Silber. 20. Es gab zwei Säulen, ein großes Becken und Wagen. König Salomo hatte sie für den Tempel Gottes gemacht. Das Erz davon war zu schwer zum Wiegen. 21. Eine Säule war 18 Ellen hoch. Sie hatte 12 Ellen Umfang. Sie war 4 Finger dick und innen hohl. 22. Oben auf der Säule war ein runder Kopf aus Erz. Dieser Kopf war 5 Ellen hoch. Um den Kopf herum waren ein Gitter und Granatäpfel. Alles war aus Erz. Die zweite Säule sah genauso aus. 23. Es waren 96 Granatäpfel nach außen. Insgesamt waren 100 Granatäpfel am Gitter. 24. Der Chef der Wachen nahm den Oberpriester Seraja. Er nahm auch den zweiten Priester Zephania und die drei Wächter am Eingang. 25. Aus der Stadt nahm er einen Beamten, der über die Soldaten war. Er nahm 7 Männer aus der Nähe des Königs. Er nahm den Schreiber des Heerführers. Dieser rief die Leute zum Kriegsdienst. Er nahm auch 60 Männer vom Land, die in der Stadt waren. 26. Nebusa-Adan, der Chef der Wachen, nahm diese Leute. Er brachte sie zum König von Babel nach Ribla. 27. Der König von Babel ließ sie in Ribla in der Gegend Hamat töten. So wurden die Menschen aus Juda aus ihrem Land weggebracht. 28. Nebukadrezar brachte viele Menschen weg. Im 7. Jahr waren es 3023 Judäer. 29. Im 18. Jahr Nebukadrezars waren es 832 Menschen aus Jerusalem. 30. Im 23. Jahr Nebukadrezars brachte Nebuzaradan, der Chef der Wachen, 745 Judäer weg. Insgesamt waren es 4600 Menschen. 31. Im 37. Jahr, nachdem Jojachin weggebracht wurde, im 12. Monat, am 25. Tag, wurde Evil-Merodach König von Babel. In diesem Jahr begnadigte er Jojachin, den König von Juda. Er befreite ihn aus dem Gefängnis. 32. Er sprach freundlich mit Jojachin. Er gab ihm einen höheren Platz als den anderen Königen, die bei ihm in Babel waren. 33. Jojachin zog seine Gefangenenkleider aus. Er aß immer am Tisch des Königs, solange er lebte. 34. Der König von Babel gab ihm immer, was er brauchte. Er bekam jeden Tag genug bis zu seinem Tod.